19. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Weihnachten in Rom von Ferdinand Avenarius. Kein Schnee, der rings die graue Welt mit lustigem Geplink erhellt, kein Frost, der Blätter, Blumen, Wald, fehlt's draußen dran, ans Fenster malt. Was muß ich heut auch grad allein, heut in der heil'gen Roma sein, wo sie aus ihren klassischen Nasen die Zigarettenwolken blasen, die feurigen Augen so ledern leer, als wenn just gar nichts Extras wär. Ob ihr's denn allesamt nicht wisst, dass Weihnacht heut, ja, Weihnacht ist. Auf dem Markte daheim, um den Brunnen herum, was ist da jetzt für ein Gesumm und summt in alle Straßen aus und in den Straßen, in jedes Haus, denn ach, des Weihnachtsbaums Geflimmer, die höchste Lust blüht ja im Zimmer. Da stellt dem Heiligsten sich vor die Stubentür als Himmelstor. Wie stürmen sie im dichten Wall dagegen an, die Selgen all? Fasst ihr's, ihr Kinder groß und klein, Minute noch, dann geht's hinein. Sie ist halt zu eng in eurer Brust, lärmt nur, sie springt ja sonst vor Lust, und drin wird's heller, heller, heller. Heuch, klapperte das nicht wie Teller? Und roter werden noch die Backen, ich glaub, das klang wie Nüsse knacken. Da huscht ein Schatten vors Schlüsselloch, ach, lieber Papa, nun öffne doch, so ungeduldig, ach, Väterchen, nein, ich mein ja nur so, nun, Völkchen, herein. Da quillt aus offenem Gnadentor ein Strom von goldenem Licht hervor. Im Jubel bebt der Fuß zurück, weit auf das Auge, dann schließt sich's vor Glück, lässt blinzelnd nun und Schein auf Schein nur fünkchenweise Licht herein. Dann öffnet sich's, wie's nur kann, so weit hinein denn in die Seligkeit. Nun stehen die Eltern Arm in Arm und lächeln auf den Bienenschwarm, wie um den Tisch in wilder Flucht ein jedes nach seinem Honig sucht. Das ist ein Gucken, Fragen, Lachen, Erstaunen und Gesichter machen. Denn was ein jeder Platz enthält, aufblüht's zu einer Wunderwelt und wandelt Pfefferkuchenduft zu Fee und Kobold in der Luft. Die Braune dort gibt sie nicht schon der Puppe mütterlich Lektion. Die andere mit der Kleinern da, fühlt sie sich nicht als Großmama? Doch du, du Bürschlein, blond und wild, bist meiner Kindheit Ebenbild. Ich weiß von Reisen unerhört, kommst eben du auf dem Schaukelpferd. Und wie du das Gewehr genommen, mögen nur die Franzosen kommen. Wie du führt ich die Zinnsoldaten zu ungeahnten Heldentaten. Hab mit dem Holzsäbel, wie du heut, einst manches Land vom Tyrannen befreit, wie du mit der Knallpistole jetzt den Drachen Todesschüsse versetzt. Bursch, wie's mich selig übertaut, ich glaub, ich steck in deiner Haut, weiß wieder, als hätt ich mich nie geirrt, wie hold die Zukunft blühen wird, weiß, wie ich einst aus dem Verstecke die Tugend ruf, die Sünder schrecke und Taten dabei vollführe, Taten, wie keinem Helden sie je geraten. Daneben aber als großer Mann Besuche mit Kuchen traktieren kann, bis, wie die Bleiend um den Magnet, um meinen Willen die Welt sich dreht, bis niemand als Papa allein mir reden darf ein Wörtchen drein, bis ich als glücklichster Mann der Erde Konditor oder König werde. Doch schweigend sehn in guter Ruh die Alten all dem Treiben zu, denn keusch aus der Vergangenheit grüßt sie die eigne Kinderzeit. Die Hände, die einst sie bedacht, die Augen, die einst sie bewacht, ihr Bild taucht bei der kleinen Lust wehmütig auf in ihrer Brust. Und was noch Ausweg sucht im Wort, nach innen bald spinnt's weiter fort. Und auch der kleinen Freudenbraus klingt endlich in ein Summen aus. Wie Lerchentriller leiser wird, je näher er dem Himmel schwirrt. Still feierlich durchweht den Raum dein Duft, du lieber Tannenbaum, der du, wenn's draußen kahl und wüst, wie Hoffnung in der Trauer glühst, aus jeder Lichterblume blüht ein Fünkchen Frieden ins Gemüt. Du machst das Leben ja zum Traum, den Traum zum Leben, Weihnachtsbaum. Gib's Glück dem, der's verlor, zurück, Glück des Beglückens, reinstes Glück. Ende von Weihnachten in Rom.